Спасибо. Dankeschön. Доброе утро. Good morning. О, как у нас эта тема перемен закрутилась, да? Das Thema der Veränderungen also läuft immer noch bei uns. Мне это нравится. Das gefällt mir. Я сегодня останусь в этой теме. Und ich bleib heute in diesem Thema drin. Скажи слава Богу. Sag Gott sei die Ehre. Аминь. Знаете, я испытываю такой восторг. Wisst ihr, ich bin so begeistert. Что Бог есть в моей жизни. Dass ich den Herrn in meinem Leben habe. Потому что я знаю, что бы ни случилось. Weil ich weiß, egal was kommen mag. Я никогда не буду одна. Werde ich niemals alleine sein. И у меня всегда будет выход. Ich werde immer einen Ausweg haben. У тебя тоже. Du auch. Если доверяешь Богу. Wenn du dem Herrn vertraust. Скажи громко аминь. Sag laut Amen. Аминь. Amen. Я вот слушал Диму сейчас. Und ich habe Dima jetzt zugehört. Знаете, ну, не знаю, фирма закрылась, потому что праведник ушел, не знаю. Weiß nicht, ich bin mir da nicht so sicher, ob jetzt die Firma deswegen zugegangen ist, weil zugeschlossen wurde, weil ein Gerechter da verlassen hat. Ну, в любом случае, мы влияем там, где мы находимся. Aber auf jeden Fall beeinflussen wir immer die Atmosphäre dort, wo wir sind. Да, и там, и на работах тоже. Auch auf den Arbeitsplätzen. И я просто вспомнила сейчас. Und ich habe mich gerade erinnert. Я вообще могла бы вам столько много всего рассказать, что было на моей работе. Ich könnte euch so viel erzählen, was mir damals alles widerfahren ist auf meiner Arbeit. Ну, знаете, просто вот вспомнила, мне это так согрело сердце. Wisst ihr, ich habe mich jetzt gerade erinnert und ich habe so ein ja, Wärme ums Herz bekommen. Когда я ушла с работы, я работала в практике у врача. Als ich damals meine Arztpraxis verlassen habe. Мои коллеги мне сказали. Haben mir meine Kollegen gesagt. Lena, ты ушла. Lena, du bist jetzt da nicht mehr. И у нас как будто краски стали не такие яркие. Und sind die Farben irgendwie haben die Farben sich abgeschwächt. Ну, понимаете, не потому что я такая хорошая, да? Nicht weil ich so gut war. Я понимаю, что это Господь влияет через нас. Aber ich verstehe, dass der Herr durch mich, durch uns wirkt. И мои коллеги на самом деле, ну, они знали, что я верующая. Aber die Kollegen wussten natürlich, dass ich gläubig bin. И они на самом деле видели дела Божьи там, на этом Und месте. Und sie haben wirklich die Taten wirken Gottes dort auf diesem Arbeitsplatz gesehen. Знаете, на недуховном месте. Also das war jetzt kein geistlicher Platz. Действовал Бог. Aber Herr hat gewirkt. Okay. Okay. Слава Богу, что Он у нас есть. Wir sind so froh, dass wir den Herrn haben. Amen. И знаете, вот читая Евангелие, wenn man das Evangelium liest, и я задалась таким вопросом. Fragte ich mich, если бы Иисус жил на земле в наше время, wenn Jesus jetzt zu unserer Zeit gelebt hätte, о чем бы Он сегодня проповедовал? Über was hätte er dann gepredigt? О чем бы были Его проповеди? Über was wären seine Predigten? Вы знаете, хотя природа человека осталась такой же, как 2000 лет назад. Weißt, Natur eines Menschen ist eigentlich gleich geblieben wie damals vor 2000 Jahren. Ну, конечно, наше общество изменилось. Natürlich hat sich unsere Gesellschaft verändert. И проблемы у нас тоже немножко другие. Und wir haben jetzt auch andere Probleme als damals. Ну вот я хочу сегодня у нас новая серия проповедей. Aber jetzt fangen wir eine neue Predigtserie an. Называется она. Die heißt. Что изменил бы Иисус сегодня? Was würde Jesus heute ändern? И я хочу задать вопрос вот каждому из нас. Ich möchte uns allen eine Frage stellen. Что хотел бы изменить Иисус в твоей и моей личной жизни? Was würde Jesus wollen in deinem Leben oder in meinem Leben zu verändern? Подумай над этим. Denke darüber nach. Мне кажется, что главной проблемой нашего общества является пресыщение. Ich denke, das Hauptproblem zu unserer Zeit ist die Übersättigung. Мы пресыщены. Wir sind so übersättigt. У нас все есть. Wir haben alles. И нам не хочется ничего менять в жизни. Wir wollen eigentlich nichts an unserem Leben ändern. Но, знаете, на самом деле. Aber wisst ihr was? Мы умираем от жажды. Wir sterben vor Durst. Мы ищем утоление этой жажды часто не там, где надо. Wir suchen oft irgendwo, wo unser Durst gestillt werden kann, und das ist der falsche Ort. И вот моя тема сегодня. Und mein Thema heute. Найди источник. Finde die Quelle. Вот ты сидишь здесь. Also du sitzt jetzt hier. Потому что ты услышал Евангелие. Weil du das Evangelium gehört hast. Ты откликнулся. Und du hast ein Ja dazu gegeben. Ты поверил. Du hast geglaubt. Пошел за Иисусом. Und du bist Jesus, du folgst Jesus nach. И Евангелие изменяет твою жизнь. Und das Evangelium verändert dein Leben. Постепенно. Ja, Schritt für Schritt. Ты меняешься. Du veränderst dich. Каждый день. Jeden Tag. Вот когда ты смотришь в зеркало. Wenn du dich im Spiegel anschaust. О, это все еще я. Oh, das bin ich immer noch. И ты как бы, ну, не замечаешь каждый день, что ты меняешься. Und du merkst auch nicht, dass du jeden Tag dich veränderst. Ну, тут вдруг, седой волос. Und dann merkst du plötzlich, oh, da habe ich ein graues Haar. О, лишняя морщинка появилась. Oh, jetzt noch eine Falte. Но если ты возьмешь фотографию 20-летней давности, то ты заметишь перемены, правда? Aber wenn du das Foto nimmst vor 20 Jahren, wie du ausgeschaut hast, dann merkst du auch, dass es anders war. Знаете, я помню многих из вас 10-15 лет назад. Und ich erinnere mich an manche, die vor 15-20 Jahren da waren. Ну, я скажу, вы немножко по-другому выглядели. Ich habe natürlich ein bisschen anders ausgeschaut. Ну, кто-то так постройнее, повеселее, может, да? Also damals sahen wir alle ein bisschen schlanker aus. Да. И я могу сказать, что кто-то был таким тихим и незаметным. Und manche gab's, also es gab auch Leute, die ein bisschen zurückhaltend waren und vielleicht nicht so immer im Rampenlicht Но stehen wollten. Но сегодня они огонь и пламя. Aber heute sind die Feuer. Горят для Бога, такие активные. Und die brennen für Gott und sind so aktiv. Кто бы мог подумать, да? Wer hätte sich denken können? А другие наоборот, были такие прям огненные, такие активные. Und dann schaust du die anderen, die so aktiv waren, so voller Feuer. А потом так потихонечку, знаете, так устроились в жизни. Und dann haben sie so sein Leben gelebt. Вроде так все хорошо стало. Und dann ging's ihnen auch gut. И смотришь так, как бы, ну, притух так маленько, да? Притух. Siehst, и вот как уголек сегодня. Und die sind wie Kohle heute. Почему? Wie glühende Kohle. Warum? Успокоился. Also der ist, да. Ruhig geworden. Почему? Warum? Знаете, нам иногда кажется, что нам нужно Евангелие только для того, чтобы попасть в небеса. Wisst ihr, manchmal denken wir brauchen nur das Evangelium, damit wir in den Himmel kommen. Но смысл Евангелия. Aber der Sinn des Evangeliums, смысл Евангелия. Der Sinn des Evangeliums, это измененная жизнь. Ist das veränderte Leben. Со мной согласны? Stimmt ihr mir zu? Аминь. Amen. И вот если ты молишься. Und wenn du betest, Бог, измени меня. Herr, verändere mich. Я хочу измениться. Ich möchte mich verändern. Но я не знаю как. Aber ich weiß nicht wie. Вот ты понимаешь, что тебе нужны изменения, но как? Du verstehst, also du brauchst diese Veränderung, aber wie das gehen soll, weißt du nicht. Смотри, если ты это уже осознал, aber wenn du diese Erkenntnis bereits erlangt hast, dass du die Veränderung in deinem Leben brauchst, это уже первый шаг. Ist es bereits der erste Schritt. И второй шаг. Und der zweite Schritt, когда ты начинаешь молиться об этом, wenn du anfängst dafür zu beten, и действительно хочешь этих изменений, und du willst wirklich aufrichtig diese Veränderung herbeiführen, и ты молишься действительно с готовностью принять эти изменения, und du betest auch mit dieser voller Fähigkeit oder voller Wunsch, Bereitschaft, genau, diese Veränderung herbeizuführen. И вдруг ты начинаешь замечать. Und dann auf einmal merkst du, что-то начинает происходить вокруг тебя. Du merkst, um dich herum verändert sich was. Что-то начинает меняться. Irgendwas geschieht um dich herum. До этого тебе было так комфортно жить. Und davor hattest du ein komfortables Leben geführt. Ты пел, играл на арфе. Ja, du hast gesungen, auf dem Instrument gespielt. Да, ходил в церковь, прославлял Бога. Bist in die Gemeinde, хорошо. Hast Gott gepriesen. Но однажды ты вдруг понимаешь, Голиаф! Auf einmal siehst du den Goliath in deinem Leben. Да, и ты понимаешь, что Бог выводит тебя из зоны комфорта. Und dann merkst du, der Herr führt dich aus der Komfortzone raus. Знаете, Давид, он тоже мог бы сказать, о, в гробу я видел этого Голиафа. Und David hätte auch so sagen können, oh, den hätte ich lieber nie gekannt, diesen Goliath in meinem Leben. Да, он тоже не хотел, не мечтал никогда познакомиться с этим Голиафом. Er würde nie wollen, den Goliath in seinem Leben zu haben. Но он понял, aber er hat verstanden, что Бог поставил его перед этой проблемой, перед этим великаном. Der Herr stellte den David vor diesem Goliath, von diesem Riesen hin. И Давид оказался готов. Aber David war bereit. Вы знаете, я думаю, вот если не Голиаф, und ich denke, der Goliath, если бы не Голиаф, wenn nicht der Goliath gewesen то как wär, долго... Как долго бы Давид еще пас своих овец? Wie lange würde David auf seine Schafe noch aufpassen müssen? Ja. Как долго он бы еще пел, играл на арфе? Wie lange würde er noch weiter singen und auf dem Instrument spielen? Не знал бы забот. Und er würde sie, ja, würde keine Sorgen mehr kennen. Но смотрите, после этого сражения. Aber schaut, nach diesem Kampf. Его жизнь радикально изменяется. Hat sein Leben sich radikal verändert. И именно после этого genau nach diesem Geschehen, Бог начинает приводить в исполнение свое пророчество отношении его жизни. Erfüllt Gott seine Prophetie in seinem Leben, auf sein Leben. Я думаю, Und ich denke, что Бог поставил Давида перед Голиафом, der Gott hat David vor Goliath hingestellt, чтобы немножко ускорить вот эти изменения в его жизни. Damit all diese Veränderungen ein bisschen beschleunigt werden. Знаете, и Давид, он всегда помнил, und wisst ihr, David hat sich immer dran erinnert, что его жизнь принадлежит Богу, dass sein Leben Gott gehört. Да, что, и когда он помнил, что он принадлежит Богу, er wusste ja, dass er Gott gehört. То он и отреагировал правильно. Deswegen hat er auch die richtige Reaktion gezeigt. И он говорит этому Голиафу. Und er sagt diesem Goliath, он говорит, ты идешь против меня с мечом. Und er sagt, du kommst jetzt mit, zu mir mit dem Schwert, с копьем и щитом. Mit Speer. Und allen anderen полностью вооруженный Sachen, против мальчика. Voll bewaffnet und du gehst gegen einen Jungen. А я иду против тебя. Aber ich komme zu dir. С именем Господа Саваофа. Mit dem Namen des Herrn Саваоф. И ныне Господь предаст тебя в руку мою. Und der Herr wird dich jetzt in meine Hände legen. Это Господь ему сказал? Hat es ihm der Herr gesagt? Откуда он это взял? Woher wusste er das? Нет, Господь ему такого не говорил. Nein, der Herr hat es ihm nicht gesagt. Ну, смотрите, Давид был настолько уверен в Боге, aber schau, David hatte so eine Überzeugung von Gott gehabt, что он считал себя инструментом в руках Бога. Und er galt wie ein Werkzeug in Gott seinen Händen. Он просто доверился ему. Er hat sich vollkommen Gott anvertraut. Даже не зная последствия. Er wusste auch nicht über die Folgen Bescheid. Он использовал эту возможность. Er hat diese Möglichkeit einfach genutzt. Да? И его жизнь изменяется. Und sein Leben verändert sich. Его жизнь полностью изменяется. Sein Leben verändert sich komplett. И Давид постепенно входит в свое призвание. Und David geht allmählich in seine Berufung hinein. Поэтому я хочу сказать сегодня вам. Deswegen möchte ich heute zu dir sprechen. Не пренебрегай теми возможностями, которые Бог посылает в твою жизнь. Unterschätze all die Möglichkeiten in deinem Leben nicht, die du von Gott bekommst. Знаете, я думаю, что многие поэтому не могут найти свое призвание. Wisst ihr, ich denke, manche finden ihre Berufung deswegen auch nicht. Что они просто пренебрегают вот этими возможностями. Weil sie einfach all diese Möglichkeiten in seinem Leben unterschätzen. Ну как мне найти это призвание? Oh, wie finde ich meine Berufung? Не упускай возможности. Aber verpasse die Möglichkeiten nicht. Служи там, где можешь. Diene dort, wo du kannst. Если ты будешь доверять Господу, wenn du Gott vertraust, который является источником любых перемен в твоей жизни, der die Quelle für jede Veränderung in deinem Leben ist, и который знает, кем он хотел бы тебя видеть, und er weiß ja, wie du für ihn aussehen sollst, да? Кем он хочет тебя видеть, als was will er dich sehen, тогда, если ты доверишь ему свою судьбу, wenn du dein Schicksal ihm anvertraust, то он обязательно изменит тебя, wird er auf jeden Fall dich verändern. И мы читаем Римлянам 8:11. Und wir lesen jetzt Römer 8:11. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим живущим в вас. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, euch auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Он говорит, кровь Иисуса Христа покрывает твои грехи. Schau, das Blut Jesu Christi bedeckt deine Sünden. И сила Святого Духа, und die Kraft des Heiligen Geistes, который живет в тебе, die auch in dir lebt, он дает тебе эту силу. Er gibt dir diese Kraft. Дух Святой дает тебе эту силу, der Heilige Geist gibt dir diese Kraft, чтобы изменяться, um sich zu verändern, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа, um sich zu erneuern und zu verklären in das Ebenbild Gottes. У тебя есть эта сила, du hast diese Kraft, чтобы побеждать этих Голиафов, um all diese Goliaths in deinem Leben zu besiegen, которые препятствуют тебе войти в твое призвание, die dich verhindern, in deine Berufung hineinzugehen. И знаешь, твоя жизнь наполняется смыслом, weißt du, ровно настолько. Weißt du, dein Leben erfüllt sich mit dem Sinn des Lebens genau so viel, ровно настолько. Genau so viel, насколько ты понимаешь свое предназначение. Wie viel du eigentlich über deine Berufung nachdenkst oder Bescheid weißt. Насколько ты понимаешь свое предназначение. Je mehr du deine Berufung kennst oder verstehst. Для чего ты призван? Für was du berufen bist. Какие у тебя таланты? Welche Talente du hast? Что ты можешь сделать, кроме как оставить эти 5 тонн мусора после себя на земле? Was kannst du alles noch auf der Erde machen, als nur 5 Tonnen von Müll hinter sich lassen? Вот подумай сейчас об этом. Also denke darüber jetzt nach. Если ты понимаешь, wenn du verstehst, если у тебя есть цель, wenn du das Ziel vor dir hast, если у тебя мечта, wenn du einen Traum hast, связанная с Богом, der mit Gott verbunden ist, это будет тебя мотивировать стремиться к цели. Das wird dich motivieren, zum Ziel zu kommen. Изменяться для этого. Und dafür sich auch zu verändern. Вы со мной? Seid ihr hier mit mir? Okay. Мы читаем 2 Коринфянам 3, 16 и 18. Wir lesen aus 2. Korinther 3, 16 und 18. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Aber wie es bei Mose war, so ist es auch bei ihnen. Wenn sich Israel dem Herrn zuwendet, wird das Tuch weggenommen. Und 18. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Знаете, мы иногда живем как вот под покрывалом. Wisst ihr, manchmal leben wir so einfach verschleiert, irgendwie mit unter Bedeckung. Не понимаем, вот куда мы идем, зачем, вот. Wir verstehen nicht, wo wir hingehen, für was wir dahin gehen. Welche Ziele haben wir überhaupt im Leben? Мы плывем просто по течению. Und wir fließen so mit dem Fluss. Ну, как у всех. Mit dem Strom, also wie es alle anderen haben. Дом, жена, работа, дети, церковь. Ehefrau, Familie, Ehemann und Kinder, Gemeinde. Но когда обращаемся к Господу, aber wenn wir uns an Gott wenden, мы здесь читаем, und wir lesen auch hier, когда обращаемся к Господу, wenn wir uns an Gott wenden, Бог, дай мне видеть, Herr, gib mir auch zu sehen, дай мне понять, lass mich auch verstehen, что ты от меня хочешь, was du von mir willst, в чем мое призвание, worin besteht meine Berufung, где мое место, wo ist mein Platz überhaupt, что я могу сделать? Was kann ich noch alles hier erfüllen, vollbringen? Если ты обращаешься к Господу, wenn du dich an Gott wendest, покрывало снимается. Diese Bedeckung, die wird weggerissen. И ты смотришь на Господа. Und du schaust den Herrn an. И ты вдруг начинаешь видеть Его славу. Und auf einmal siehst du seine Herrlichkeit. И не только Его. Und nicht nur seine Herrlichkeit. Ты начинаешь видеть себя. Sondern siehst auch sich selbst. В свете Божьей славы. Im Licht seiner Herrlichkeit. Так, как Господь тебя видит. Genau so, wie der Herr auf dich schaut. И ты начинаешь видеть возможности, которые Он тебе посылает. Und du siehst auch die Möglichkeit, die er auf deinen Weg schickt. Когда ты смотришь на Него. Wenn du auf ihn schaust. Ты начинаешь преображаться в Его образ. Erneuerst du dich in sein Ebenbild. Становишься похожим на Него. Du wirst ihm ähnlich. От славы в славу. Von Herrlichkeit in die Herrlichkeit. От славы в славу. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Поэтому не переставай смотреть. Deswegen hör niemals auf. Смотри на Него и дальше. Auf ihn zu schauen. Schau weiterhin auf ihn. И не уводи свой взгляд от Него. Und richte deinen Blick nicht von ihm ab. Weg. Знаете, скульптор, он работает со скульптурой. Wisst ihr, der Bildhauer, er arbeitet ja mit Bildern, mit Skulpturen. Да, и вначале это просто кусок камня. Und am Anfang ist nur ein Stück von Grund, von Stein. Да, и мы вообще не понимаем, что там может вообще из этого получиться, ну, глыбы, глыбы, да. Was daraus werden kann. И потом мы смотрим, начинают что-то обтесывать, там что-то. Und dann sehen делать. Wir, er schleift da dran und dann macht er was Schönes draus. Mm-hmm. И когда он начинает что-то делать, все равно еще непонятно, что это будет. Aber während dieses Prozesses versteht man immer noch nicht, was daraus wird. Мы смотрим, голова квадратная, да? Und dann sehen wir, der Kopf ist jetzt ein Quadrat. Какая-то картошка вместо носа. Irgendein Kartoffel statt Nase. Два шара вместо глаз. Zwei Kugel irgendwie statt Augen. Такие уши, как лопухи, да? Und diese abstehende Ohren. Думаешь, да что там может получиться? Und man denkt sich, ja, was kann so Schönes daraus werden? Но скульптор работает, aber работает, der Bildhauer ist im Prozess. И мы потом видим, о, прекрасная дева. Und dann sehen wir, oh, das ist eine schöne Frau. И мы любуемся этим. Und das gefällt uns auch. У скульптора есть видение, что он хочет сделать. Der Bildhauer, er hat immer Vision und er arbeitet auf diese Vision hin. Да, и Господь, когда он работает с нами. Und der Herr, wenn er mit uns у него arbeitet, тоже есть видение, кем он хочет нас сделать. Er hat auch immer Vision, was sollen wir alles werden? Он лепит нас. Und er knetet uns oder formt uns allmählich. Незаметно. Also Но мы меняемся. Aber wir verändern uns. И знаете, Господь меняет нас тремя способами. Wisst ihr, der Herr verändert uns auf drei Art und Weisen oder mit drei Methoden. Через изменение мышления. Durch die Veränderung unseres Verstandes. Силы Святого Духа. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. И через Его благодать. Und durch seine Gnade. Что есть Божий дар. Was die Gabe des Herrn ist. Вы знаете, у Бога есть все средства, чтобы нас изменить. Wisst ihr, der Herr hat alle Mittel für unser Leben, um uns zu verändern. Но секрет в том. Aber das Geheimnis besteht darin. У Бога вся сила, вся власть. Der Herr hat die ganze Macht und die ganze Kraft. Но весь секрет в том. Aber das Geheimnis besteht darin. Что тебе нужно позволить сделать ему это? Dass du auch zulässt, dass er das an dir vollbringen kann. Ты и я. Du und ich. Спасены по благодати. Sind nach der Gnade errettet. Но измениться мы можем только через свое решение. Aber sich zu verändern können wir nur allein durch unsere eigene Entscheidung. Понимаете меня? Versteht ihr mich? И эти решения нам приходится принимать каждый день. Und diese Entscheidungen müssen wir tagtäglich treffen. Меня зацепила эта история с самарянкой у колодца. Und wisst ihr, diese Geschichte mit der Samariterin am Brunnen hat mich einfach mitgenommen. Мы недавно ее вспоминали, давайте еще подробнее рассмотрим. Und vor kurzem haben wir uns an diese Geschichte erinnern, aber wir schauen uns diese Geschichte im Detail an. Мы прочитаем большой текст, и если вы имеете Библию или, может быть, в телефоне, wir lesen uns jetzt eine lange Passage und wenn ihr die Bibel auf dem Handy habt, я бы советовала вам просто открыть и следить по тексту, потому что мы будем dann könnt ihr das jetzt aufschlagen oder die Bibel dabei habt, dann können wir jetzt bisschen lesen, ja? Okay. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей...» Извините, место писания, Иоанна 4, 6 по 14 стих. Das ist Johannes 4, 6 bis 14. Да. Иисус говорит, женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус говорит ей, сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Dort befand sich der Jakobusbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: «Gib mir etwas zu trinken», denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollte die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte: «Du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau.» Jesus antwortete ihr: «Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken.» Jesus erwiderte: «Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt.» Amen. Okay. Вы смотрите, женщина приходит к колодцу. Schaut, die Frau kommt zu einem Brunnen. В полдень. Also Mittagszeit. Не утром, не вечером, как все нормальные das люди. Das war nicht in der Früh oder am Abend, wie jeder normale Mensch dahin gegangen ist. Но в самую жару, чтобы никого не повстречать. Sondern es war so heiß, und die geht dahin, um niemanden zu treffen. Эта женщина была изгоем. Diese Frau war eine Vertriebene. Да. Потому что образ жизни ее не был праведным. Weil ihr Lebensstil war nicht korrekt. Она была такая, ну, женщина легких нравов, скажем. Sie war eine Frau ohne Moralvorstellungen. Да, и мы читаем, что у нее было пятеро мужчин. Und wir lesen, sie hatte fünf Männer gehabt. Ну, не одновременно, конечно. Also nicht gleichzeitig. И хотя в наше время как бы никого этим не удивишь. Zu unserer Zeit vielleicht wird keiner ein Fragezeichen im Kopf bekommen. Но в то время, в том обществе это было неприемлемо. Aber damals, in der damaligen Zeit war es überhaupt nicht annehmbar. Und so, es war einfach falsch. Поэтому эта женщина вынуждена не показываться лишний раз людям на глаза. Deswegen wollte sich diese Frau niemandem mehr zeigen. No. И мы читаем, что самаряне и иудеи не сообщались. Und wir lesen, Samariter und Juden, die hatten kein gutes Verhältnis gehabt. Потому что иудеи, они вообще ненавидели самарян. Weil Juden haben eigentlich Samariter gehasst. И смотрите, Иисус, он вообще не должен был разговаривать с этой женщиной. Eigentlich hätte Jesus mit ihr keinen Kontakt aufnehmen dürfen. Хотя бы по двум причинам. Wenigstens aus diesen zwei Gründen. Что, во-первых, она была самарянка. Das erste war, dass sie ja Samariterin war. Во-вторых, потому что она была женщина легких нравов. Und das zweite ist, dass sie eine Frau ohne Moralvorstellungen war. Но Иисус посмотрел на нее. Aber Jesus schaute sich die Frau an. И он видел в ней не то, что видели в ней другие. Und er sah in ihr nicht das, was die meisten Menschen in ihr gesehen haben. Он увидел ее жажду. Er hat in ihr diesen Durst gesehen. И не только физическую. Und nicht nur physischen Durst. 10. стих. Vers 10. Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. О каком даре идет речь? Um welche Gabe ist hier die Rede? Что может утолить не только физическую, но и духовную жажду? Was kann eigentlich nicht nur physischen Durst stillen, sondern auch geistlichen Durst? Видите, Иисус, он не сказал ей: покайся, грешница, то в ад пойдешь. Jesus hat ihr nicht gesagt: tu jetzt Buße, du sündige Frau, sonst gehst du in die Hölle. Нет, он даже не начинает ей проповедовать. Nein, er fängt überhaupt nicht mit einer Moralpredigt an. Да, он просто с ней беседует. Er unterhält sich einfach он mit ihr. Он показывает ей. Und er zeigt ihr auf, что у него есть что-то, чего у нее нет. Dass er irgendwas hat, was sie nicht hat. И это что-то очень-очень крутое. Und das ist etwas total cooles. Что может утолить ее жажду? Was ihren Durst stillen kann. И не только физическую. Und nicht nur den physischen Durst. Кто-нибудь из вас испытывал такую жажду? Hat jemand von euch schon so einen Durst gespürt? Когда тебе ничего не надо, кроме воды? Wo du nichts mehr willst, nur Wasser. Ну, я, к счастью, такого не испытывала. Also, ich habe das noch nie so richtig gespürt. Вы просто в жарком климате жили, да? Ja, oder weil ihr aus dem heißen Klima kommt. Да. Но мы знаем, мы знаем, aber да? Aber wir wissen, wir können uns was darunter vorstellen. Что, например, человек, если бы он попал в пустыню, wenn der Mensch jetzt in eine Wüste ist, и он заблудился, скажем, und er hat sich verlaufen, ему не нужна еда. Und er braucht kein Essen. Воды. Er will воды. Nur Wasser. Вода нужна ему. Er braucht nur das Wasser. Потому что без воды человек умирает. Weil ohne Wasser stirbt der Mensch. Да. И когда человек получает эту воду, wenn er das Wasser bekommt, тогда все его органы, они начинают снова функционировать. Dann all seine Organe fangen an, richtig zu funktionieren. Он возвращается к жизни. Und er kommt wieder ins Leben. И вот смотрите, если человеку дать стакан воды, schaut mal, der Mensch jetzt ein Glas Wasser bekommt, неужели вы думаете, что он удовлетвориться всего лишь глотком? Denkt ihr, dass er nur mit einem einzigen Schluck jetzt sich so zufriedenstellen kann? Да я думаю, ему и стакана будет мало. Ich denke, das Glas wird nicht mehr ausreichen für ihn. Поэтому, когда жаждущий человек, ein durstiger Mensch, слышит Евангелие, hört das Evangelium, слышит вот этот дар Божий, er hört diese Gabe des Herrn, ему хочется не просто глоточек сделать, er will nicht nur einen Schluck daraus, он trinken, хочет нырнуть туда, er will da rein eintauchen, он хочет плыть вот в этой благодати. Er will darin schwimmen, dieser Gnade. Он хочет пить ее, впитывать в себя. Er will daraus trinken und sich damit sättigen. Но здесь один момент. Und hier ein Moment. Кому дает Бог воду, живую воду? Wem gibt alles der Herr ein lebendiges Wasser? Кому? Wem gibt er das? Воду жизни. Кому? Das Leben. Das Wasser des Lebens. Жаждущему. Nein, nur an die, die dursten. Жаждущему. Nur an die, die dursten. Поэтому, sind. Если ты хочешь пережить что-то с Богом, deswegen, wenn du etwas Tolles mit dem Herrn erleben если möchtest, ты хочешь вот таких вот хороших изменений в твоей wenn жизни, wenn du diese guten Veränderungen in deinem Leben тогда herbeiführen стань жаждущим. Möchtest, dann sei doch der Mensch, der durstig ist. Mm-hmm. Смотрите, 14 стих. Wir lesen jetzt den Vers 14. Иисус говорит, Jesus sagt, кто будет пить воду, которую я дам ему? Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, тот не будет жаждать вовек. Der wird nie wieder Durst bekommen. Но вода, которую я дам ему, dieses Wasser wird in ihm zu einer nie сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Wird zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Вау! Wow. Вау! Wow. Крышесносно! Also, es ist wirklich Bombe. Ja, смотрите, Иисус говорит здесь об истине. Schaut, Jesus spricht hier über die Wahrheit. Это дар Божий. Das ist die Gabe des Herrn. Истина, знать истину. Die Wahrheit zu kennen. Которая становится источником, текущей в жизнь вечную. Die zu einer Quelle wird und diese Quelle führt dann in den Himmel. Вау! Wow. Скажи вау! Sag wow mit mir. Давайте воздадим Богу славу. Lass uns dem Herrn einen riesen Applaus schenken. У тебя сегодня привилегия. Du hast heute dieses Privileg. Слышать истину. Das, die Wahrheit zu hören. Знать истину. Die Wahrheit zu kennen. Впитывать ее. Und das alles in dein Herz einzulassen. Смотрите, это дар. Das ist eine Gabe. Дар. Eine Gabe. А это значит, вне зависимости от того, кто ты. Und egal wer du bist. Какой цвет у тебя кожа? Welche Hautfarbe du hast? Какое у тебя образование? Welchen Beruf du hast? В какой стране ты родился? In welchem Land du geboren bist? Достоин ты или недостоин? Ob du jetzt würdig bist oder unwürdig? Неважно. Das ist egal. Это дар. Das ist eine Gabe. И если ты готов принять этот дар, And wenn du bereit bist, diese Gabe anzunehmen, то он изменит всю твою жизнь. Ganzes Leben verändern. Und даже вечность твою изменит. Deine Ewigkeit wird es verändern. Okay. Иисус говорит, Und Jesus sagt, что вода, которую я дам, das Wasser, was ich euch gebe, сделается источником, wird zu einer Quelle, источника, wird zu einer Quelle. Mm-hmm. Если ты получил дар Божьей благодати, wenn du diese Gabe des Herrn bekommen hast, der Gnade, die Gabe der Gnade. Ты напился. Und dann hast du dich satt getrunken. Нанырялся. Und du bist reingetaucht. Накупался. Und dann bist du drin gebadet. Утолил жажду. Und dann hast auch deinen Durst gestillt. Что дальше? Was passiert weiter? Что дальше? Was passiert noch? Не собирай эту воду в кувшины. Also sammle dieses Wasser nicht in einem Gefäß. Не надо вот хранить ее как реликвию на память. Also, aufbewahr es nicht wie ein Reliquium für die Ewigkeit. Ой, у меня такие были переживания. Oh, ich hatte solche tolle Erlebnisse gehabt. Я возложил руку. Ich habe meine Hand auferlegt. Он исцелился. Und er wurde geheilt. Я возложил правую руку. Und dann habe ich meine rechte Hand Пророчества пошли. Und dann kam die Prophetie, Prophezeiungen. Потом я ногу возложил. Und dann habe ich meinen Fuß draufgelegt. Он упал. Und er ist gefallen. Не, ну вы меня понимаете, Nein, да? Nein, ihr versteht mich. То есть не нужно это хранить вот как реликвию. Beweis nicht wie Reliquium auf. Потому что эта вода, она все равно протухнет. Weil dieses Wasser wird eh verfault. Тебе нужна свежая вода, которая течет. Du brauchst das frische Wasser, was fließt. Источник тебе нужен. Du brauchst diese Quelle. Скажи аминь. Sag Amen. Аминь. И что тогда? Накупался, напился, что тогда? Okay, du hast daraus getrunken, du bist darin gebadet, was passiert dann? Стань сам этим источником, Sei du selber doch zu dieser Quelle, который будет питать других. Werde du selber zu dieser Quelle, die anderen was zu trinken geben kann. Вот служи Богу, как можешь. Diene dem Herrn, so wie du kannst. Не упускай возможности, которые Он дает в твою жизнь. Und verpasse die Möglichkeit nicht, die er in dein Leben schenkt. Вот люди спрашивают, ну как я могу служить Богу, как я Und могу manche служить? Fragen, ja, wie soll ich dem Herrn dienen? Да возможности не упускай просто. Ja, verpasse einfach die Möglichkeit nicht. Открой глаза. Öffne deine Augen. Возможностей много. Es gibt viele Möglichkeiten. И молись, Und bete, чтобы Бог показал тебе твое призвание. Dass der Herr dir auch deine Berufung zeigt. Если ты еще не понял, например. Wenn du die noch nicht verstanden hast. Просто поставь себя в позицию сосуда перед Богом. Stell dich in so eine Position vor dem Herrn wie ein Gefäß zu sein, ja? Вот в позицию инструмента. Also in die Position des Werkzeugs. Бог, когда тебе надо, вот возьми меня и пользуйся Herr, мной. Herr, wenn du es nötig hast, mich zu nehmen, dann gebrauche mich. В любое время. Zu jeder Zeit. Если у тебя будет такая позиция, wenn du so eine Position einnimmst, тогда вот это покрывало, оно будет снято. Dann wird diese Bedeckung weggerissen. И ты будешь видеть, dann wirst du auch sehen, чем ты можешь служить Богу. Mit was du alles Gott dienen kannst. Чем ты можешь прославлять Его. Mit was du Gott alles verherrlichen kannst. Как ты можешь влиять на этот мир. Wie du Einfluss nehmen kannst auf diese Welt. И вот возвращаясь вот к нашей истории. Und ich komme jetzt wieder zu unserer Geschichte zurück. Вот здесь женщина, hier ist die Frau, с которой беседует Иисус, mit der Jesus sich unterhält. И она понимает, und sie versteht, что она на обочине, dass sie jetzt am Rand der Straße ist, что ее песенка спета, dass ihr Leben schon fast vorbei ist. Все считают ее недостойной. Und jeder denkt, sie ist nicht würdig. И у нее нет будущего. Und du hast auch keine Zukunft. Поэтому она приходит к колодцу тогда, когда там никого нет. Deswegen geht sie auch zu diesem Brunnen hin, wo sie auf keinen treffen kann. И вот тут Иисус, und da ist Jesus, иудей, und der Jude. С ней давно уже никто нормально не разговаривал. Und wisst ihr, keiner hat, unterhält sich ganz normal mit ihr. А он нормально так разговаривает с ней. Und er, also beginnt dieses Gespräch mit ihr. И она в шоке. Und sie ist schockiert. Да. Она привыкла, что ее в лучшем случае игнорируют. Also sie war schon gewohnt, dass sie ignoriert wird. В худшем случае кидают камни. Also im schlechten Falle wird sie besteinigt. Но знаете, Иисус, он не мерит человеческими мерками. Aber wisst ihr, Jesus hat ein anderes Maß. Он увидел ее жажду. Er hat ihren Durst gesehen. Он увидел ту жажду истины. Er hat auch diesen Durst nach Wahrheit gesehen. Он видел ее желание разобраться. Er hat auch gesehen den Wunsch von ihr, dass sie mit der Situation klarkommen will. Да, ее мысли, он знал это все. Und er kannte auch ihre Gedanken. И знаете, хотя ее образ жизни был недостойным. Und wisst ihr, obwohl ihr Lebensstil jetzt nicht würdig war, Иисус увидел в ней открытое сердце. Sah Jesus in ihr ein offenes Herz. Что она хотела принять вот этот Божий дар. Dass sie diese Gabe von Jesus annehmen wollte. Ее сердце было открыто, чтобы услышать и принять Божью истину. Ihr Herz war offen, das anzunehmen, was Jesus sagt, und auch diese Wahrheit anzunehmen. Знаете, для Бога не важно. Wisst ihr, für Jesus ist nicht wichtig. Für Gott. Сколько там у тебя было грехов? Wie viele Sünden du in deinem früheren Leben hattest? Сколько ты там накосячил в своей жизни? Was bei dir alles schiefgelaufen ist? Он все равно сделает тебя новым творением. Er wird trotzdem zu einer oder wird dich да. Zu einer neuen Kreatur machen. Но ему важно открытое сердце. Aber für ihn ist wichtig, dass du ein offenes Herz hast. Хочешь ли, можешь ли ты принять Божий дар? Willst du, kannst du seine Gabe annehmen? Мы иногда думаем, что люди всегда готовы и рады принять Божий дар. Manchmal denken wir, ja, die Menschen sind doch immer bereit, diese tolle Gabe von Jesus zu bekommen. Да, и вот такие вот радостно хлопают в ладоши, давай, давай, Господь, und dann klatschen sie so in die Hände und sagen, ja, ja, gib uns doch mehr. На самом деле это не так. Aber eigentlich ist gar nicht so. Те, которые готовы принять Божий дар, их мало. Diejenigen, die diese Gabe vom Herrn annehmen wollen, die sind nicht viele. Потому что, чтобы его принять, нужно иметь смирение внутри. Weil diese Gabe annehmen zu können, muss man demütig sein. А гордость сердца, оно закрывает сердце от Бога. Гордость закрывает сердце от Бога. Dieser Herz voller Stolz, das bedeckt auch oder das verschließt auch uns von Gott. Да, и вот священник фарисеи были такими. Und die Pharisäer, die Priester, die waren so. Они первые должны были радоваться Мессия, Мессия, давайте разберемся, die что там вообще происходит. Als sich freuen, weil sie jetzt den Messias sehen. Давайте разберемся, ну почитаем Писание. Ja, lass uns jetzt nachlesen und auf den Grund gehen. Но чтобы вместо того, чтобы разобраться, они его распяли. Aber anstatt auf den Grund zu gehen, haben sie ihn gekreuzigt. Und 15. Стих. Und im Vers 15. Женщина говорит ему. Die Frau sagt Господин, zu ihm, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Dann gib mir von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder kommen muss. Да, она понимает все буквально. Sie versteht alles buchstäblich. Дай мне этой воды. Gib mir dieses Wasser. А то мне так стрёмно сюда приходить. Weil ich habe keinen Bock mehr hier zu kommen. Люди ненавидят меня. Die Menschen hassen Они mich. Меня унижают. Die demütigen mich. Они кидают камни в меня. Die werfen mich mit Steinen. И у меня синяки остаются. Und ich bekomme blaue Flecken. Ну, знаете, Иисус, он не сочувствует ей здесь. Aber Jesus hat hier kein Mitleid mit ihr. Да, он говорит ей. Er sagt hier zu ihr. Позови мужа. Hole doch deinen Mann. Hä? Was? А при чем здесь муж? Wieso willst du jetzt meinen Mann hier haben? Да. При чем тут муж-то? Wieso willst du jetzt meinen Mann hier rufen? И вдруг ей становится стыдно. Und auf einmal schämt sie sich. Она говорит, у меня нет мужа. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Иисус говорит, да. Und Jesus sagt, ja. Потому что у тебя их было пять. Weil du ja schon fünf Männer hattest. И сейчас вот ты, у тебя просто сожитель. Und jetzt, mit dem du lebst, ist auch ein Lebenspartner von dir. Weißt, ей стало стыдно. Und sie hat sich geschämt. И она как будто так уводит разговор в сторону, und да? Und sie wollte eigentlich von diesem Thema jetzt wegkommen. И она говорит, о, ты, кажется, пророк. Und dann sagt sie, ja, du bist ein Prophet. Ну, может, давай поговорим на духовные темы. Aber lass uns doch jetzt über geistliche Sachen reden. Да. Где правильно поклоняться Богу? Wo ist es richtig, den Herrn anzubeten? An welchem Platz? Ну, вот вы, иудеи, говорите, там, в Иерусалиме, тут ja, у нас тоже Juden, здесь храм. Ihr Juden sagt, da ist Tempel oder in Jerusalem oder in einem anderen да. Tempel. Но Иисус снова переводит стрелки на ее жизнь. Aber Jesus führt nochmal zum Thema zurück. Да, он говорит, не в храме дело. Nein, nicht im Tempel ist jetzt die Sache. Я тот, который дает жизнь. Ich bin derjenige, der Leben spendet. Который упраздняет все храмы. Der auch alle Tempel aufbaut. Ne? Да, упраздняет. Zu niedrig schätzt. Да. Он говорит, я могу создать такой храм. Und ich kann so einen Tempel schaffen. Из которого потекут реки воды, живой, вечную жизнь. Aus dem auch lebendiges Wasser fließen wird, in das ewige Leben. И тогда не надо будет никуда ходить. Und dann muss man nirgendwo hin mehr gehen. Поклоняться можно будет на любом месте, в любое время. Man kann zu jeder Zeit, an egal welchem Ort, den Herrn anbeten. Да. И знаете, на самом деле Иисус ей говорит. Wisst ihr, hier sagt Jesus zu ihr. Если ты действительно хочешь понять истину, wenn du wirklich die Wahrheit verstehen willst, если ты действительно жаждешь живой воды, wenn du wirklich dieses lebendige Wasser durstest, а это абсолютное, und das ist das absolute, полное удовлетворение души и духа, die vollkommene Zufriedenheit für den Geist und die Seele. Вот это внутреннее удовлетворение. Diese innere Zufriedenheit. Он говорит, если ты хочешь, wenn du es haben это möchtest, понять, wenn du es verstehen möchtest, то тебе надо признать, что у тебя есть проблема. Dann musst du auch erkennen, anerkennen, dass du ein Problem hast. Что у тебя есть эта жажда. Dass du diesen Durst in dir hast. И жажда по тому, кто сможет наполнить твою пустоту. Du hast auch den Durst nach demjenigen, der diesen Durst oder diese Leere in dir auffüllen kann. Женщина, ты ищешь вот эту живую воду. Frau, du suchst nach diesem lebendigen Wasser. Ты жаждешь ее. Du bist durstig danach. Но часто ты ищешь не там. Aber so oft suchst du an falschen Stellen. И эти мужчины, они точно не удовлетворят твою жажду. Und all diese Männer werden dein Leben, dein Durst nicht erfüllen. Вот если ты и я, also wenn du und ich, станем искать удовлетворение этой жажды, wir werden diese Erfüllung des Durstes suchen. В каких-то людях, в работе, в карьере, в удовольствии. In irgendwelchen Jobs oder Menschen oder sonst wo. Да, мы все равно опять будем жаждать. Werden wir immer noch diesen Durst verspüren. Потому что это рабство. Weil das ist die Knechtschaft. Ты будешь пахать. Du wirst arbeiten und arbeiten und arbeiten. И все равно испытывать эту жажду. Und immer noch diesen Durst in dir verspüren. Ну, знаете, как написано? Aber wisst ihr, wie es geschrieben steht? Послушай меня. Also hör mir bitte zu. И познайте истину. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. И истина сделает вас свободными. Und die Wahrheit wird euch frei machen. И познайте истину. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Когда у нас есть это желание, что-то изменить в своей жизни или в себе. Wenn wir diesen Wunsch haben, in uns was zu verändern oder unser Leben zu verändern. Но мы начинаем искать, и часто не там. Aber wir suchen und dann stellt sich heraus, das war ein falscher Ort, wo wir gesucht haben. Нам нужно понять. Wir sollen eins verstehen. Что Иисус говорит, я источник. Dass Jesus sagt, ich bin die Quelle. Я источник живой воды. Ich bin die Quelle für das lebendige Wasser. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Kommt zu mir alle, die beladen sind. И я успокою вас. Und ich werde euch zur Ruhe bringen. Не ищи на стороне вот эти заменители. Such nicht nach Alternativen. Да, заменители того, что может удовлетворить твою внутреннюю жажду. Ja, diese Alternativen, was du denkst, ja, das wird jetzt meinen Durst stillen. Что может наполнить твою пустоту. Was deine Leere jetzt auffüllen könnte. Это могу дать лишь я. Das kann nur Jesus geben. Иисус говорит: «Я дам живую воду, und er sagt, ich gebe dir das lebendige Wasser, которая сделается в тебе источником. Dass du eine Quelle wird. И эта живая вода будет течь из тебя. Und diese Quelle wird aus dich, aus dir rausfließen. Ты никогда не будешь жаждать. Du wirst niemals Durst verspüren. Она будет течь. Die wird fließen. И знаете, что происходит там, где течет вот этот источник, und да, wisst ihr, где вода течет? Passiert, wo das Wasser fließt? Там все вокруг зеленеет. Da ist alles grün. Вокруг. Ja, in diesem Umfeld. Даже где вода это даже не касается, это вот там все зеленеет. Auch wenn das Wasser nicht hinkommen kann, wird trotzdem alles grün sein. Вот если у тебя откроешь этот источник твоей жизни, diese Quelle in deinem Leben öffnest, то вокруг тебя тоже все изменится. Dann wird sich alles um dich herum verändern. Меня понимает кто-то здесь? Versteht mich jemand hier? Понимаете? Окей, спасибо. Danke. 23 стих. Und Vers 23. Иисус говорит, Jesus sagt, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников ищет, Отец ищет себе. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Иисус говорит, Jesus sagt, наступает время. Es kommt die Zeit. Наступает время. Es kommt die Zeit. Скоро я уйду к Отцу. Bald werde ich zum Vater gehen. Но я пошлю Дух Святой. Aber ich werde meinen Heiligen Geist schicken. Вместо себя. Statt mich. И Он вас научит. Und er werdet euch lehren. Что есть истинное поклонение и служение Богу. Was die wahrhaftige Anbetung und der Dienst für den Herrn ist. И уже не нужны будут никакие храмы. Man braucht mehr keine Tempel, потому что вы сами станете этим храмом. Weil ihr werdet selber zu diesem Tempel werden. Иисус говорит, я буду жить в вас. Und Jesus sagt, ich werde in euch leben. Вы сами станете этим храмом. Ihr werdet selber zu diesem Tempel. Там в Откровении где-то написано, in Offenbarung können wir auch nachlesen, да, в книге Откровения, что in Buch Offenbarung, храм, да, там храм, Tempel, и от трона, как бы от храма текла вот эта живая вода. Vom Thron aus ist dieses lebendige Wasser geflossen. И мы читаем, что там плоды были на деревьях, да, которые wir lesen не прекращались. Auch nach, es gab Früchte an Bäumen. И кто вкушал эти плоды, тот исцелялся. Und alle, die daraus gegessen haben, die wurden geheilt. Вот если ты станешь храмом, wenn du zu diesem Tempel wirst, в котором живет Святой Дух, in dem der Heilige Geist wohnt, вот эти реки, они будут течь из тебя. Und diese Flüsse, die werden fließen aus dir. Хватит тебе и твоим ближним, окружающим. Es wird für dich ausreichen, für dein Umfeld ausreichen, für alle, die bei dir sind. Да, и Иисус говорит, не нужны будут никакие храмы, потому что вы сами будете этим храмом. Jesus sagt, ihr werdet keinen Tempel mehr brauchen, weil ihr werdet selber zu diesem Tempel. Я сам буду жить в вас. Ich selbst werde in euch leben. И вот эта женщина. Und diese Frau. Она что-то поняла. Sie hat irgendwas begriffen. Она что-то поняла. Sie hat etwas begriffen. Наконец. Endlich. Она услышала. Sie hat was gehört. То, что Иисус хотел до нее донести. Das, was Jesus ihr übermitteln wollte. И она приняла Божий дар. Und sie hat auch diese Gabe von ihm bekommen. И ее источник он забурлил, побежал, потекла вода. Und diese Quelle hat angefangen zu funktionieren und die ist dann hingerannt. И что она делает? Was macht sie? Она бежит в город. Sie läuft in die Stadt. Она уже не боится, что ее камнями закидают. Sie hat keine Angst mehr, dass sie mit Steinen beworfen wird. Она уже не боится тех унижений, насмешек. Sie hat keine Angst mehr, dass sie belächelt wird она oder erniedrigt wird. Aber du schreit, Люди! Leute! Посмотрите, не он ли Христос? Schaut, nicht er ist jetzt der Christus. Не он ли Христос? Nicht er ist jetzt dieser Christus. Смотрите, schaut her. И мы читаем, что люди, und wir lesen nach, die Leute, они уже не видят эту грешницу, да? Die sehen nicht mehr die sündige Frau in ihr. Что? Христос? Was? Jesus Christus? И побежала толпа к нему. Und die Menge ist zu Jesus hingerannt. И мы знаем, что целый город спасся. Und wir lesen auch, dass die ganze Stadt errettet wurde. Потому что их сердца были открыты. Weil ihre Herzen offen waren. 42 стих. Vers 42. И говорит, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Wow. Wow. Самаряне. Die Samariter. Что делает открытое сердце? Was macht ein offenes Herz? Что делает смирение перед Богом? Was macht diese Demut vor Gott? Спасает город. Das errettet die Stadt. Спасает город. Es errettet einfach eine Stadt. Люди часто, христиане часто молятся: пошли нам пробуждение, спаси, Господь, наш город. Christen beten oft: ja, wir brauchen Erweckung, errette doch unsere Stadt. Знаете, я устал это слышать. Weißt du, ich bin so müde jetzt das Ganze immer so zu hören. Потому что когда нет смиренного сердца, weil wenn du kein demütiges Herz hast, когда мы не можем поставить себя в позицию инструменты для Бога. Wenn wir nicht diese Position einnehmen, ein Werkzeug in Gott seinen Händen zu sein, тогда эти молитвы, они пустые. Dann sind diese Gebete leere Worte. И знаете, у нас с вами есть сегодня огромная привилегия. Wir haben mit euch ein großes Privileg. У нас есть записанное Слово Божие. Wir haben das geschriebene Wort. И нам не надо больше вот слышать Евангелие с чисто слов. Und wir brauchen nicht mehr das Evangelium von anderen Menschen zu hören. Не из каких-то там свидетельств, кто-то там что-то рассказывает. Nicht durch irgendwelche Zeugnisse, die die Leute erzählen. Мы берем сегодня Библию. Wir nehmen heute die Bibel in die Hand. И мы читаем. Und wir lesen hier сами. Nach. Selbst. Мы сами можем читать Его Слово. Wir können selbst in seinem Wort nachlesen. Мы сами можем переживать Его славу. Wir können selbst seine Herrlichkeit erleben. Мы имеем Его Святой Дух. Wir haben seinen Heiligen Geist. Знаете, это сокровище. Wisst ihr, das ist ein Schatz. Это сокровище, das что есть у нас. Ein Schatz, was wir haben. Его Святой Дух. Sein Heiliger Geist. И он сделался источником в тебе и во мне. Er ist zu einer Quelle geworden in dir und in mir. Источником живой воды. Zu einer Quelle des lebendigen Wassers. И больше не надо жаждать. Und wir müssen nicht mehr durstig sein. Не надо sein. Где-то там что-то искать. Wir müssen nicht mehr irgendwo nach was suchen. У нас есть источник. Wir haben die Quelle. Нужно просто прийти к нему. Wir müssen nur zu ihm kommen. И пей. Und dann daraus trinken. Прийти и пей. Komm zu ihm und trink daraus. Что хотел бы Иисус изменить сегодня в моей жизни? Was würde Jesus alles in meinem Leben verändern wollen? Давайте мы закроем глаза. Lass uns die Augen schließen. Что-то Иисус хотел бы сегодня изменить в моей жизни? Etwas würde Jesus verändern wollen in meinem Leben. Давайте мы встанем, помолимся. Lass uns aufstehen und beten. Драгоценный Господь. Unser wertvoller Gott, Herr. Мы сегодня лицом к лицу перед Тобою. Wir sind heute Angesicht zu Angesicht vor dir. И Твой Дух, Он сегодня действует. Und dein Geist wirkt heute. Здесь, на этом месте. Hier an diesem Ort. И там, где мы находимся дома. Und dort, wo wir zu Hause sind. Господь, дай нам видеть. Herr, lass uns sehen. Дай нам видеть, Господь, что я могу сделать. Lass uns sehen, was ich alles tun kann. Где мое место? Wo ist mein Platz? Дай увидеть, Господь, свою позицию перед Тобою. Lass mich meine Position vor dir sehen. Кем ты хочешь меня видеть? Als was siehst du mich? Дай видеть, Господь, нам, как мы могли бы стать Твоим инструментом. Lass mich sehen, wie ich dein Instrument in deinen Händen bin. Дай нам эту жажду, Бог. Wir wollen diesen Durst, Herr. Мы, может быть, пресыщены. Vielleicht sind wir jetzt übersättigt. Но дай нам эту жажду. Aber gib uns doch diesen Durst. Чтобы не удовлетворяться тем, что мы имеем. Dass wir uns nicht damit zufrieden geben, was wir haben. Но быть жаждущими. Sondern diese durstigen Menschen переживать sind. Тебя, Господь. Deine Gegenwart erleben чтобы Твой источник, können. Твой источник, который Ты сделал нас источником живой воды. Diese Quelle, die du uns zu der gemacht hast. Он очистился. Dass sie jetzt gereinigt wird. Чтобы живая вода потекла. Dass das lebendige Wasser fließt. Дух Святой, мы просим Тебя. Heiliger Geist, wir bitten dich. Сегодня прикоснись каждому из нас. Berühre heute jeden einzelnen von uns. Прикоснись каждому из нас. Berühre jeden einzelnen von uns. И сделай наши глаза зрячими. Lass unsere Augen sehend sein. И покажи нам. Und wir wollen sehen. Что бы ты хотел совершить через нас? Was du durch uns vollbringen möchtest? Через каждого из нас. Durch den einzelnen von uns. Покажи, что я могу сделать, Господь. Lass mich bitte sehen, was ich alles schaffen kann.